Aufgabe 13b. Ein Hotel am Meer. Ich arbeite jeden Sommer in einem Hotel am Meer. Im Juli und August kommen besonders viele Touristen. Ich muss in der Küche helfen und manchmal auch im Restaurant arbeiten. Die Arbeit ist anstrengend, aber sie macht Spaß. Ich stehe jeden Tag um 6 Uhr auf und mache das Frühstück. Mittags habe ich 3 Stunden Pause und dann arbeite ich wieder bis 22 Uhr. Ich treffe viele Leute und die Bezahlung ist auch gut.